Mit dem ersten Album kam der Bodybuilder-Hype. Das Portemonnaie wurde dicker, got money on my mind. Hast du Money, hast du Bitches und Bitches wollen Fame. Hast du Fame, bist du wichtig und wichtig heißt hey dich. Der straight out aus dem Vans, denn aus Eltern wurden Fans. Ich steig straight out aus dem Vans, denn aus Eltern wurden Fans. Ich sitz im Benz, Snyder, laber mich nur zu. Doch für diesen Wagen ging ich jahrelang zu Fuß. Die Überstunden haben sich gelohnt. Ich ließ die Zeit von der funkelnden Nublur. Harte Arbeit für einen Tonträger, denn diese Texte schreibt nicht Farid oder Kollege. Anabolgerede unter Picks, doch für diesen Körper stemm ich jeden Tag Gewicht. Die Ketten Gold, doch dieses Business ist kalt, denn ich druck Lasten wie ein Strick um meinen Hals. Jedes Konto ist halt fünfstellig gedeckt, denn der Ausweg aus der Unterschicht war Rap, alles ist perfekt. 50 Riesen in der Tasche, damals Krise wegen Patte, immer Minus wie in Mathe. Heute sieht man mich in Videos im Jet rumreisen, doch dafür musste ich Treppen steigen. Mit dem ersten Album kam der Bodybuilder-Hype. Das Portemonnaie wurde dicker, got money on my mind. Hast du Money, hast du Bitches und Bitches wollen Fame. Hast du Fame, bist du wichtig und wichtig heißt hey dich. Der straight out aus dem Vans, denn aus Eltern wurden Fans. Ich steig straight out aus dem Vans, denn aus Eltern wurden Fans. Ich wollte immer schon ein Benz oder Porsche fahren. Heute macht mir Farid 100.000 Vorschuss klar. Fresher als die Typen in der GQ. Meine Uhr, die Jeans, alles Deep Blue. Was für Spiegel, heute gucke ich ins Backspin Heft. Was bringt dir 16 Tracks, wenn du sie ins Headset rappst? Beim ersten Album noch mit Druck in die Booth. Alter, Sky is the limit, diese Luft hier schmeckt gut. Damals auf die Bahn warten am Stehcafé. Heute fahr ich BMW oder AMG-Paket. Mit wenig Geld in der Tasche in die Diskothek. Heute zahlen sie dafür, dass ich in ihre Disco geh. Für die erste Langhatte gespart auf der Bank. Heute häng ich bei McFit als Plakat an der Wand. Alles schien unmöglich, nicht greif und nicht nahbar, bis einer kam und es einfach getan hat. Mit dem ersten Album kam der Bodybuilder-Hype. Das Portemonnaie wurde dicker, got money on my mind. Hast du Money, hast du Bitches und Bitches wollen Fame. Hast du Fame, bist du wichtig und wichtig heißt hey dich. Der straight out aus dem Vans, denn aus Eltern wurden Fans. Ich steig straight out aus dem Vans, denn aus Eltern wurden Fans.